dass jedes Forschungsergebnis, das mit dem römischen Dogma in Widerspruch steht, einfach Irrtum ist, haben auch alle Päpste gesagt. Aber sie waren nicht so schlau, einen wahren und falschen Fortschritt zu unterscheiden, sondern traten als Gegner des Fortschritts auf. Der Jesuit dagegen macht diesen schönen Unterschied, kann sich als Freund des wahren Fortschritts vor der Welt aufspielen und sich so den Schein einer vorurteilsfreien Wissenschaftlichkeit vor all denen geben, die nur eine Art Fortschritt kennen, nämlich neu erkannte Tatsächlichkeit. Sehr täuschend ist eine derartige Heuchelei des Jesuiten Pesch. Zitat: Alles auf seinen Fleck lassen wäre für die Wissenschaft tot. Wie in der Natur, so gehört es in den wissenschaftlichen Systemen zum gewöhnlichen Lauf der Dinge, dass die neuen Blätter die verwelkten abstoßen. Zitat Ende. Wie schön und vorurteilslos das klingt. Wer sollte da ahnen, dass der Jesuit eben der Auffassung ist, dass alle Josua, Salomo und Loyola-Blättchen unter anderem niemals zu den Verwelkten gehören und deshalb niemals abgestoßen werden dürfen. Wie betrügt der Orden den uneingeweihten Jesuiten und die ganze Umwelt mit solchen Aussprüchen? Er kann es den Patres mehr als allen anderen strenggläubigen Katholiken gestatten, an alle Zweige der Wissenschaften heranzutreten. Die abgestorbenen Seelen folgen blind, und ihr induziertes Irrsein schützt sie sicher vor jedem geringsten Zweifel an allen ihren Halluzinationen der Exerzitien, so kann ihr Seelenheil durch nichts mehr gefährdet werden. Hierdurch aber wird nun die Täuschung dem Orden noch viel besser möglich. Er konnte von je seine Paradeforscher, die vor der Welt exzellieren sollten, an alle Wissensgebiete heranlassen. Es haben sich uneingeweihte, harmlose und eingeweihte Fälscher des Ordens in Teilforschungen auf folgenden Forschungsgebieten betätigt: Astronomie, Mathematik, Geologie, Paläontologie, Assyriologie, Zoologie, Botanik, Biologie, Physik, Optik, Akustik, Chemie, Philologie, Literatur, Geschichte, Sprachwissenschaft, Archäologie und Kunst in allen Formen, endlich in der Rasseforschung, die der Orden besonders eifrig umzubiegen trachtet. Freilich haben die Leichname Loyolas nie schöpferisch gearbeitet, aber oft mit viel Klugheit, so zum Beispiel Wassmann in der Ameisenforschung. Wenn es dem Orden auch ganz und gar nicht gelang, die Wissenschaft in ihrem Siegeszug aufzuhalten, wenn er auch erleben musste, wie eines der von ihm als unverwelklich erachteten Blättchen nach dem anderen abgestoßen wurde, so hat er doch, gestützt auf die Macht des Papsttums, innerhalb der katholischen Kirche seinen restlosen Siegeszug vollendet. Er hat die freie Forschung aus ihr verbannt und konnte dicht vor dem Weltkriege triumphieren. Er ließ durch den ihm besonders willfährigen Papst Pius X. kurz vor dem Weltkrieg den Endkampf führen, der unter dem Namen des Antimodernismus die große Schmach unseres Jahrhunderts ist. Die letzten Reste der freien Forschung und der Gedankenfreiheit wurden aus der römischen Kirche vertrieben. Wir wissen, dass die Jesuitenhochschulen von der ersten Stunde an keine Hochschulen waren, sondern geistlose Drillanstalten. Es war deshalb den Jesuitenorden selbstverständlich ein Dorn im Auge, dass die theologische Fakultät an den staatlichen Universitäten die Forschung nicht ganz aufgeben wollte und sich auch nicht völlig mit Jesuiten durchsetzen ließ. So kamen denn, welch ein großes Unglück, immer noch Weltgeistliche in ihren Studienjahren mit Forscher Ernst, wenn auch in sehr beschränkten Rahmen, zusammen. Das musste endlich aufhören. Sorglich wurde bei dem Kampfe zunächst die Willfährigkeit der Bischöfe durch den berühmten Syllabus Pius X. vom Jahre 1907 geprüft. Er bestimmt, dass aller Modernismus von den katholischen Schulen, Seminaren und Universitäten rücksichtslos ferngehalten werden muss und alle Neuerer von diesen Lehranstalten entfernt werden müssen. Er befiehlt ferner strengste Überwachung aller Bücher und Druckerlaubnisse und aller Mitarbeiter an Zeitschriften durch den Bischof und die Einrichtung eines genauen Spionagedienstes in allen Diözesen. Als die Bischöfe sich demutvoll dem Gebote dieser widerlichen Modernistenschnüffelei, der rücksichtslosen Versklavung des gesamten Lehrkörpers, ja endlich der Einrichtung eines echt jesuitischen Denunziantenwesens unter den Studenten gegen ihre Professoren gefügt hatten, als die wenigen, die sich dagegen stellten, wie Professor Ehrhardt, Professor Schnitzer, Professor Warmund, Professor Koch-Braunsberg verhöhnt wurden, glaubte man zu einem weiteren Schritt ausholen zu können, nämlich zu dem berühmten Motu Proprio vom 1.9.1910. Dieses Datum ist nach dem jüdischen Zahlenaberglauben ein besonders heiliger Jahwehtag, dreimal die Zehn. Die jüdische Gründung der Jesuitenorden teilt in jeder Beziehung den Tiefstand jüdischer Lehren, und so errechnete auch der Christus quasi Präsens die Schutztage für sein jüdisches Handeln. Hierin wurde der sogenannte Antimodernisten-Eid und zwar alljährlich neu verlangt. Der Inhalt dieses Eides lässt klar erkennen, aus welcher Feder er stammt. Die Totenhand des schwarzen Papstes verlangt hier den Kadavergehorsam Loyolas, den Verzicht auf jedes Denken, jedes Urteil. Er ist so abgefasst, dass die Theologieprofessoren der staatlichen Universitäten, die mit verschwindenden Ausnahmen Geistliche und deshalb zum Eide verpflichtet waren, vor eine sehr seltsame Entscheidung gestellt wurden. Entweder leisteten sie den Eid, dann setzten sie sich dem Hohn und der Verachtung der übrigen Professoren der Hochschule aus, oder aber sie leisteten den Eid nicht, dann wurden sie aus der Priesterschaft ausgestoßen und verloren so jedes Ansehen vor ihrer katholischen Hörerschaft. Ja, sie wurden vom Papste noch ganz besonders gedemütigt durch den Befehl, dass sie ihre ganzen Vorlesungen vor Semesterbeginn dem Bischof zur Zensur und Erlaubnis vorlegen mussten.